Meine Hoffnung ist verflogen wie das Blatt von einem Baum. In der Stadt, in der ich lebe, ist der Himmel meistens grau. Ich schaue nicht mehr hoch, meine Blicke bleiben leer. Das Leben macht mich fertig wie ein Stich mitten ins Herz. Ich nehme mir das Mic und dein Schicksal ist besiegelt. Du bist kein harter Kerl, nur ein Clown in deinem Viertel. Dein Leben ist nicht Ghetto, denn dein Vater ist ein Arzt. Doch für mich und meine Leute sehe ich hier draußen schwarz. Ich poliere meine Waffe jede Nacht mit Ballistol. Aber du brauchst lieber Gras oder Kippen mit Menthol. Ich rappe auf den Beat und komme dafür nach Rest. Doch ich rappe für die Deutschen, für mich selbst und aus Protest. Ich gebe dir den Rest, bis du denkst, es sei dein Ende. Und ich schlage auf dich ein, siehst du das Blut an meinen Händen. Ich lebe hinter Gittern und komme nicht mehr raus. Aber habe meine Seele an niemanden verkauft. Ich marschiere im Stechschritt ein in Berlin. Und deine ganzen schwulen Rapper weinen und fliehen. Ich hab für jeden von euch eine Kugel dabei. Ihr könnt machen, was ihr wollt, eure Zeit ist vorbei. Ihr alle wollt Freiheit, dann tut was dafür. Ich zeige euch den Weg und am Ende die Tür. Ich erschlage unsere Feinde wie ein Blitz aus einer Wolke und diene wie ein Ritter bis zum Schluss dem deutschen Volk. Ich hab geschafft zu überleben in der Hölle aus Beton. Hatte nie eine Eins in Deutsch und bin trotzdem weit gekommen. Ich wusste, was ich wollte, hab's gemacht und nicht geredet. Du bist immer noch der Penner, der sich duscht, wenn's draußen regnet. Der Smog über der Stadt ist wie ein Schatten auf der Lunge. Du machst Promo auf dem Jam und bleibst ein arschgefickter Junge. Ich bin wie die Bayern, zu Hause Favorit. Und schicke dir zu Weihnachten zwei Kapseln Cyanid. Man nennt mich Terrorist und der Schäuble dreht am Rad. Doch ich bleibe undercover und am Block ein Unikat. Der Staatsfeind Nummer 1, den jetzt alle observieren. Weil 100.000 Fans im ganzen Land jetzt salutieren. Ich bin der rote Fleck auf deiner schönen weißen Weste. Du machst dich gerne breit, aber ich treib dich in die Enge. Ich bin wie ein Albtraum, der dich jede Nacht verfolgt. Du denkst, du wirst mich los, doch ich zerfleisch dich wie ein Wolf. Ich marschiere im Stechschritt ein in Berlin. Und deine ganzen schwulen Rapper weinen und fliehen. Ich hab für jeden von euch eine Kugel dabei. Ihr könnt machen, was ihr wollt, eure Zeit ist vorbei. Ihr alle wollt Freiheit, dann tut was dafür. Ich zeige euch den Weg und am Ende die Tür. Ich erschlage unsere Feinde wie ein Blitz aus einer Wolke und diene wie ein Ritter bis zum Schluss dem deutschen Volk. Niemand hat an mich geglaubt, doch ich steh noch immer hier. Immer noch der Typ, den man vor Jahren für einen Spinner hielt. Ich wurde ignoriert, das war euer Fehler. Ihr habt mich provoziert, doch meine Haut ist hart wie Leder. Ihr wart viel zu spät da und wurdet überrollt. Mann, ich scheiß auf euer Geld, den ganzen Ruhm und den Erfolg. Du hast deine Meinung, dann behalte sie für dich. Komm in meine Stadt und ich schieß dir ins Gesicht. Ich stehe in der Zeitung im Kulturbereich ganz oben. Du bist ein Stück Scheiß und lagst vor mir auf dem Boden. Ich habe deine Pläne doch vor Jahren schon durchkreuzt. Jetzt rollst du in einem Stuhl von Berlin bis nach Bayreuth. Ich habe nichts bereut, bin am Block die Eminenz. Und dein Idol fährt wegen mir von der Brücke in nem Benz. Ich hatte euch gewarnt, aber keiner hat's verstanden. Jetzt ist Schluss mit dem Verrat, denn der Vorhang ist gefallen. Ich marschiere im Stechschritt ein in Berlin. Und deine ganzen schwulen Rapper weinen und fliehen. Ich hab für jeden von euch eine Kugel dabei. Ihr könnt machen, was ihr wollt, eure Zeit ist vorbei. Ihr alle wollt Freiheit, dann tut was dafür. Ich zeige euch den Weg und am Ende die Tür. Ich erschlage unsere Feinde wie ein Blitz aus einer Wolke und diene wie ein Ritter bis zum Schluss dem deutschen Volke. Yeah!